Zwölftes Kapitel. Kriegsrat. Ich hörte ein lautes Getrappel von Füßen auf dem Deck. Ich hörte, wie Leute von der Kajüte und von der Vorderback auf Deck stürzten. Im Nu sprang ich aus meiner Tonne heraus, duckte mich hinter das Focksegel, schlich mich nach dem Stern zurück und kam gerade in dem Augenblick auf das freie Deck, als Hunter und Dr. Livesey nach dem Bugspriet liefen. Dort war schon die ganze Schiffsmannschaft versammelt. Beinahe gleichzeitig mit dem Aufgehen des Mondes hatte ein Nebelgürtel sich verflüchtigt. Nach Südwesten zu sahen wir zwei niedrige Hügel, die etwa 2 Meilen voneinander entfernt sein mochten, und hinter einem von ihnen einen dritten, höheren Berg, dessen Gipfel noch vom Nebel bedeckt war. Alle 3 Berge waren von scharf umrissener, kegelförmiger Gestalt. So viel sah ich beinahe wie in einem Traum, denn ich hatte mich noch nicht von der grässlichen Angst erholt, die ich ein paar Minuten vorher ausgestanden hatte. Die Hispaniola war ein paar Striche näher an den Wind gelegt worden und segelte jetzt einen solchen Kurs, dass sie gerade um die Ostspitze der Insel herumfahren musste. Als alle Segel gerefft waren, sagte der Kapitän: »Nun, Leute, hat einer von euch das Land da vor uns schon einmal gesehen?« »Das hab ich, Herr«, sagte Silver. »Ich hab hier mit einem Kauffahrer Wasser eingenommen. Ich fuhr als Koch mit.« »Der Ankergrund ist wohl auf der Südseite, hinter einer kleinen Insel, denke ich mir«, sagte der Kapitän. »Jawohl, Herr, das ist die sogenannte Skelettinsel. Die Hauptinsel war früher ein Lieblingsplatz der Piraten, und einer, den wir an Bord hatten, kannte alle die Namen, die sie den einzelnen Plätzen gegeben hatten. Den Berg da nach Norden zu nennen sie den Fockmastberg. 3 Berge laufen in einer Reihe von Norden nach Süden, Fock, Haupt- und Besanmastberg, Herr. Aber den Hauptmastberg, das ist der große da mit der Wolke obendrauf, den nannten sie für gewöhnlich das Fernrohr, weil sie da oben gewöhnlich einen Ausguck hielten, während sie auf dem Ankergrund lagen und ihr Schiff ausputzten, denn das taten sie immer auf der Stelle, Herr. Bitte um Verzeihung.« »Ich habe hier eine Karte«, sagte Captain Smollett. »Seht mal zu, ob das der Platz ist.« Dem langen John glühten die Augen im Kopf, als er die Karte in die Hand nahm. Ich erkannte aber gleich an dem neuen Aussehen des Papiers, dass ihm eine Enttäuschung bevorstände. Es war nicht die Karte, die wir in Billy Bones Seekiste gefunden hatten, sondern eine genaue Kopie, auf welcher alles vollständig angegeben war, Namen und Höhen und Tiefenlotungen, mit der einzigen Ausnahme, dass die roten Kreuze und die handschriftlichen Erläuterungen fehlten. So groß sein Ärger gewesen sein muss, so hatte Silver doch die Selbstbeherrschung, ihn sich nicht anmerken zu lassen. »Jawohl, jawohl, Herr«, sagte er, »freilich ist das die Stelle und sehr sauber aufgezeichnet. Ich möchte wohl wissen, wer das hat machen können. Die Piraten waren wohl zu unwissend, dazu sollte ich meinen...« »Aha, da steht's ja. Captain Kidds Ankergrund, genau der Name, den mein Schiffsmat der Stelle gab. Ein starker Strom läuft an der Küste nach Süden und dann wieder nach der Westküste hinauf nach Norden. Das war recht von Ihnen, Herr Captain, den Wind abzukneifen und auf die Wetterseite der Insel zu halten. Wenigstens, wenn Sie die Absicht gehabt haben, hier vor Anker zu gehen und das Schiff auszuputzen, denn dafür gibt's keine bessere Stelle in den ganzen Gewässern.« »Danke euch, mein Mann«, sagte Captain Smollett. »Ich werde euch später bitten, uns an die Hand zu gehen. Ihr könnt jetzt gehen.«